schon in jungen Jahren zur See fahren muss. Er ist wohl erst 13, als er auf einem kleinen Schiff, das verschiedene Nordseehäfen ansteuert, in die Lehre geht. In einem der rauesten Gewässer der Welt lernt Francis früh, ein kleines Schiff auch unter widrigen Bedingungen zu steuern. Offensichtlich legt er dabei auffallend gute nautische Fähigkeiten und Führungsqualitäten an den Tag. Denn als der alte Kapitän ohne Nachkommen stirbt, hinterlässt er dem kaum 20-Jährigen sein Schiff. Vielleicht wäre Drake sein ganzes Leben zwischen den Nordseehäfen gependelt, wenn nicht die einflussreiche Hawkins-Familie aus Plymouth zu seinen Verwandten gezählt hätte. Als er mitbekommt, dass sich diese gerade anschickt, den Handel mit der neuen Welt aufzunehmen, packt Drake die Abenteuerlust. Er verkauft das geerbte Schiff und schließt sich seinem Cousin John Hawkins an. Den begrenzten Horizont der Nordsee lässt er fortan hinter sich. Vor ihm liegen die großen Ozeane und all jene Länder, denen er später Ruhm und Reichtum verdanken wird. Im Jahr 1567 sticht Drake gemeinsam mit Hawkins in See. Er hat das Kommando eines der 6 Schiffe, die sein Vetter für die Unternehmung zusammengestellt hat. In Westafrika nehmen sie mehrere hundert Männer gefangen, verschiffen diese in die Karibik und verkaufen sie als Sklaven an spanische Plantagenbesitzer. Hawkins und Drake sind hochzufrieden, die Laderäume ihrer Schiffe voller Reichtümer. Nun wollen sie im mexikanischen Hafen San Juan de Ulua Vorräte aufnehmen und dringend notwendige Reparaturen an ihren Schiffen durchführen. Da läuft unerwartet eine kleine spanische Flotte ein, für die englischen Kapitäne eine gefährliche Situation. Schließlich ist bekannt, dass die Spanier in der von ihnen kontrollierten neuen Welt die Ladung ausländischer Schiffe oft einfach beschlagnahmen. Doch die englischen Seefahrer scheinen Glück zu haben, denn zunächst versprechen die Spanier Hawkins und Drake, dass sie weiter unbehelligt ihre Rückreise nach England vorbereiten können. Aber plötzlich eröffnet die spanische Flottille das Feuer. Für die Engländer ist die Flucht der einzige Ausweg. Den größten Teil ihrer Ladung müssen sie zurücklassen. Viele Matrosen finden den Tod. Nur 2 kleine Schiffe können entkommen und nach England zurückkehren. Eines davon, die Judith, segelt unter dem Kommando von Francis Drake. Der heimtückische Überfall von San Juan de Ulua hat auf Drakes Seefahrerkarriere entscheidenden Einfluss. Zum einen verfestigt sich in ihm ein Hass auf alle Spanier und lässt ihn Zeit seines Lebens auf Rache sinnen. Zum anderen erwirbt Drake einen Ruf als hervorragender Seemann, sodass sein Name nun auch einflussreichen Persönlichkeiten zu Ohren kommt, die seine weiteren Unternehmungen finanzieren werden. Darunter die englische Königin, Elisabeth I. 1572 bricht Drake ein weiteres Mal nach Westindien auf, wie die karibischen Inseln und Mittelamerika zu dieser Zeit noch heißen. Er ist nun im Besitz eines königlichen Kaperbriefes, der ihn zur Plünderung der Besitztümer der spanischen Krone berechtigt. Mit seinen beiden Schiffen nimmt er Kurs auf Panama. Bei der Eroberung der bedeutenden Handelsstadt Nombre de Dios und dem Überfall auf einen spanischen Silbertransport macht er reiche Beute. Finanziell gesehen ist die Reise also ein voller Erfolg. Doch ein ehrenvoller Empfang erwartet Drake zu Hause in England nicht, denn die politische Großwetterlage hat sich zwischenzeitlich geändert. England und Spanien haben gerade einen Waffenstillstand vereinbart. Im Stillen, so wird berichtet, soll Königin Elisabeth I. jedoch sehr erfreut gewesen sein über Drakes erfolgreiche Kaperfahrt. In Panama, dieser schmalen Landbrücke zwischen den Weltmeeren, hat Drake auf seiner Reise schon einen Blick in die Zukunft erheischen können. Denn als er einen Gebirgskamm besteigt, fällt von dort oben sein Blick auf den Pazifischen Ozean. Drake weiß, dass diesen bislang nur spanische Schiffe befahren haben, und so ruft er aus: »O allmächtiger Gott, gib mir das Leben und lass mich einmal in einem englischen Schiff auf diesem Meer segeln.« Schon bald wird dieser fromme Wunsch Wirklichkeit werden. Denn 1577 wartet auf Drake das nächste große Abenteuer. Er leitet eine Expedition, die ihn um die Südspitze Südamerikas herum in pazifische Gewässer führen soll. auf der Suche nach dem sagenumwobenen Kontinent Terra Australis. Königin Elisabeth selbst finanziert gemeinsam mit anderen reichen Adels- und Kaufmannsfamilien das Unterfangen. Vor dem Auslaufen treffen die englische Herrscherin und der berühmte Freibeuter zum ersten Mal persönlich aufeinander. Ihr tritt ein Mann von kleiner Statur, aber kräftigem Körperbau entgegen. Er hat braunes Haar und trägt einen Vollbart. Aus seinem fröhlichen Gesicht stechen zwei große, klare Augen. Voll Freude warte ich darauf, dass die mannigfaltigen Verletzungen, die der König von Spanien mir zugefügt hat, gerecht werden, gibt Ihre Majestät dem Seeräuber mit auf den Weg. Mit 5 kleinen Schiffen und weniger als 200 Mann Besatzung sticht Francis Drake in See. Selbst sein Flaggschiff, die Golden Hind, wiegt weniger als 100 Tonnen. Die spanischen Schiffe bringen es oft auf ein Vielfaches. Nachdem Drake bereits vor Südamerika 2 Versorgungsschiffe zurückgelassen hat, unternimmt er die Umrundung von Kap Horn, eine über Jahrhunderte von allen Seefahrern gefürchtete Passage. Von Stürmen umpeitscht, verlieren die Kommandeure der anderen Schiffe die Golden Hind aus den Augen. Sie entschließen sich zur Rückkehr nach England und verkünden dort Drakes Tod. Doch Drake, dieser Teufelskerl von Kapitän, hat Kap Horn längst sicher umrundet. Mit seinen Leuten ist er schon dabei, die Reichtümer der spanischen Besitzungen an der Westküste Südamerikas zu plündern. Die schweren spanischen Handelsschiffe sind völlig überrascht, ein englisches Boot in diesen Gewässern zu erblicken und Drake und seinen Mannen ausgeliefert. Bald ist die Golden Hind so schwer mit Gold, Silber, Perlen und anderen Schätzen beladen, dass sie bedenklich tief im Wasser liegt. Das hindert Drake jedoch nicht, sich nun nach Norden aufzumachen, um die damals vermutete Nordwestpassage zu finden und auf kürzestem Weg nach England zurückzukehren. Eisige Winde vor der Westküste Kanadas verlangen der Mannschaft alles ab, bis Drake schließlich die Suche abbricht. Eine weise Entscheidung. Denn erst viel später werden die Seefahrer erkennen, dass es eine solche Nordroute vom Pazifik zum Atlantik überhaupt nicht gibt. Um die Vorräte wieder aufzufüllen, geht die Golden Hind etwas weiter südlich vor Anker. Drake nimmt das Land im Namen der englischen Krone in Besitz und tauft es New Albion, das heutige Kalifornien. Für die Rückreise entschließt sich Drake, den Pazifik gen Westen zu überqueren. Dies stellt eine große nautische Herausforderung dar, sind doch diese Gefilde zu jener Zeit überhaupt noch nicht kartiert. Doch Drake beweist einmal mehr, über welche herausragenden Navigationskünste er verfügt. Ein perfektes Gedächtnis und eine großartige Beobachtungsgabe helfen ihm dabei, den richtigen Kurs zu finden und zu halten. Dank seiner natürlichen Überzeugungskraft, aber auch seiner auf Disziplin und Loyalität bedachten Auswahl der Mannschaften, kann er sich stets auf seine Matrosen verlassen. Auch wenn am Ende nur knapp die Hälfte der ursprünglichen Besatzung der Golden Hind England wiedersieht. Am 26. September 1580, nach fast 3 Jahren auf See, läuft die Golden Hind im Hafen von Plymouth ein. Drake wird als Nationalheld empfangen. Erst zum 2. Mal überhaupt ist es einem Seefahrer gelungen, die Welt zu umsegeln, und zum 1. Mal einem Engländer. Drake ist nun der berühmteste Seefahrer Englands, sein Name in aller Munde. Und er ist ein gemachter Mann. Schließlich wirft die Reise für ihn und seine Geldgeber einen Profit von 4000% ab. Königin Elisabeth I. ist von Drakes Leistung so beeindruckt, dass sie ihn wenig später an Bord der Golden Hind zum Ritter schlägt. Für die Spanier ist und bleibt Drake ein Pirat. Die Engländer sehen auf zu ihrem Sir Francis Drake. Die nächsten Jahre führt Drake das Leben eines englischen Landadeligen. Er wird zum Bürgermeister von Plymouth ernannt und vertritt die Stadt auch als Abgeordneter im englischen Parlament. In diese Zeit fällt der Tod seiner aus einfachen Verhältnissen stammenden Frau Mary, die er 14 Jahre zuvor geheiratet hat, als er noch ein unbekannter Seemann war. Bald darauf schließt Drake ein zweites Mal den Bund fürs Leben, diesmal mit Elizabeth Sydenham, 20 Jahre jünger als er und aus einer wohlhabenden Familie mit erstklassigen Beziehungen stammend. Auch diese Ehe wird, sehr zum Verdruss von Drake, kinderlos bleiben. Dass nicht alle Zeitgenossen die Freude über seinen Aufstieg zum Nationalhelden teilen, bekommt Drake zu spüren, als er ein prächtiges Landhaus erwerben will. Der Vorbesitzer, ein Admiral aus altem Adelsgeschlecht, hält ihn für einen gewöhnlichen Parvenu, der weder Manieren noch die Bildung eines Edelmannes hat. Also muss Drake eine Finte anwenden. Er schaltet einen Strohmann dazwischen. Die Wertschätzung von Königin Elisabeth ist Drake dagegen weiterhin sicher. Als die Animositäten zwischen England und Spanien wieder zunehmen, schickt sie ihn 1585 auf eine weitere Kaperfahrt nach Westindien. Innerhalb weniger Monate plündert er die Städte Cartagena in Kolumbien, St. Augustine in Florida sowie Santo Domingo auf der Insel Hispaniola. Die Auswirkungen für die spanische Krone sind fatal. Den von Drake verursachten finanziellen Verlust kann Philipp II. Zwar wegstecken, doch seine Kreditwürdigkeit ist erschüttert. In der Folge bricht die Bank von Spanien zusammen und auch die bedeutende Kaufmannsfamilie Fugger aus Augsburg, die dem spanischen König bislang großzügig Kredit gegeben hat, dreht nun den Geldhahn zu. Für den spanischen König, vor wenigen Jahren noch mächtigster Herrscher der Welt, häufen sich die Probleme. Die Niederlande, ebenfalls Teil des spanischen Königreichs, streben in die Unabhängigkeit und werden dabei mehr oder weniger offen von England unterstützt. Philipp II. Entschließt sich, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und plant nichts weniger als die Invasion Englands. Als Elisabeth I. die Pläne des spanischen Königs zugetragen werden, ruft sie Drake zu sich. Dieser sticht sogleich mit 30 Schiffen in See, um die Kriegsvorbereitungen der Spanier empfindlich zu stören. Im April 1587 greift Drake eine völlig überraschte spanische Flotte in ihrem Ausrüstungshafen Cadiz an. Innerhalb von 36 Stunden zerstören die Engländer einen Großteil der ankernden Schiffe sowie deren noch an Land lagernde Ausrüstung. Philipp II. Ist gezwungen, seine Invasionspläne aufzuschieben. Im Jahr darauf ist die spanische Flotte endlich bereit. Die legendäre Armada macht sich auf nach England. Unbesiegbar soll sie sein, die spanische Flotte. 130 Schiffe umfasst sie, davon 7 gewaltige Galeonen mit einem Gewicht von mehr als 1000 Tonnen. Den Oberbefehl hat der Herzog von Medina Sidonia inne, ein Administrator ohne Marineerfahrung. Die englische Flotte hat im Ärmelkanal vor der eigenen Küste Wartestellung bezogen. Das Kommando führt der erfahrene Lord Admiral Howard von Effingham. Drake steht ihm als Vizeadmiral zur Seite. Die Engländer verfügen über eine größere Zahl von Schiffen, nämlich 196. Diese sind zwar deutlich kleiner als die spanischen Galeonen, doch auch schneller und wendiger. Vor allem in puncto Feuerkraft wissen die Engländer den Vorteil auf ihrer Seite. Denn die spanischen Admirale betrachten die Armada vor allem als Nahkampfwaffe. Ihre Stärke liegt im Enterkampf. Deshalb wird die Ausstattung mit Kanonen vernachlässigt. Anders die Engländer. Ihre kleinen Schiffe verfügen über Kanonen größeren Kalibers mit einer bemerkenswerten Feuerkraft. Am 31. Juli 1588 taucht die Armada am Horizont auf. Die Engländer nehmen die Flotte sofort unter Artilleriebeschuss und fügen der Armada erste Verluste zu. Die nächsten Tage kommt es zu kleineren Gefechten, bis die spanischen Schiffe schließlich in der Nähe von Calais vor Anker gehen, um ihre Vorräte aufzufüllen und frische Truppen an Bord zu nehmen. Drake wittert die einmalige Chance, die Armada mit Feuerschiffen anzugreifen. 8 ältere Segler der englischen Flotte werden rasch mit leicht brennbarem Material beladen und in Brand gesteckt. Als die Spanier die Feuerschiffe auf sich zutreiben sehen, verfallen sie in Panik. Überstürzt kappen sie die Ankertaue und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Daraufhin starten die Engländer unter Drakes Führung einen heftigen Angriff auf die zerstreuten Schiffe der Spanier. Als der Wind plötzlich dreht, gelingt es der angeschlagenen Armada zwar, in die offenen Gewässer der Nordsee zu entkommen, aber die stürmische See raubt den Spaniern weitere Schiffe, so dass Ende September der Stolz der spanischen Krone arg dezimiert nach Hause zurückkehrt. Die unbesiegbare Armada ist besiegt. Die Vormachtstellung der spanischen Flotte ist gebrochen, der Aufstieg der Engländer zur führenden Seefahrernation eingeleitet. Und Drake hat entscheidenden Anteil an diesem großen Sieg der Engländer. Die englische Königin will sich jedoch auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Unter Führung von Drake bricht im Jahr darauf eine Gegenarmada nach Spanien auf. Doch den Engländern gelingt es, weder der spanischen Flotte ernsthafte Schläge zu versetzen, noch bedeutende Hafenstädte wie La Coruña oder Lissabon einzunehmen. Zwar können die Engländer kurzzeitig in La Coruña einfahren, aber die gelandeten Truppen betrinken sich im Hafen derart, dass sie unter großen Verlusten kurze Zeit später wieder vertrieben werden können. Erstmals endet ein Drake anvertrautes Unternehmen als Misserfolg. Die nächsten Jahre über ist Drake erneut sesshaft und engagiert sich in der englischen Politik. Doch die Abenteuerlust steckt nach wie vor in ihm. So überrascht es nicht, dass er sofort zusagt, als Elisabeth I. ihm eine weitere Kaperfahrt anträgt. Das Kommando teilt er sich mit seinem Vetter John Hawkins, mit dem er 30 Jahre zuvor schon einmal in die Karibik segelte. Doch das Vorhaben scheint von Anfang an unter einem schlechten Stern zu stehen. Schlechtes Wetter verzögert wochenlang das Auslaufen. Erst im Herbst 1595 erreichen die englischen Schiffe die Karibik. Dort müssen sie feststellen, dass die Spanier aus früheren Freibeuterüberfällen gelernt und die Festungsanlagen der bedeutenden Hafen- und Handelsstädte massiv verstärkt haben. Weder in Puerto Rico noch in Panama ist Drake und Hawkins Erfolg beschieden. Zudem machen sich Krankheiten unter der Besatzung breit. Als auch Drake an der Ruhr erkrankt, sind seine Tage gezählt. Am 28. Januar 1596 stirbt er an Bord seines vor Puerto Bello ankernden Segelschiffes. Am folgenden Tag steht John Hawkins vor der versammelten Mannschaft. Von tiefer Trauer erfüllt, gedenkt er jenes Mannes, der einst die Welt umsegelte und sich um den Sieg über die spanische Armada verdient gemacht hat. Und dann bereiten die Matrosen Sir Francis Drake, einem der berühmtesten Seefahrer aller Zeiten, ein standesgemäßes Begräbnis. Den in Segeltuch eingenähten Leichnam lassen sie über Bord gleiten und übergeben ihn dem Meer. Galileo Galilei, 1564 bis 1642. Er war der Meister der ausgefallenen Erfindungen. Ein automatischer Tomatenpflücker, eine Kombination aus Kerze und Spiegel, mit deren Hilfe Licht durch das ganze Haus geleitet werden konnte, ein Taschenkamm, der auch als Besteck diente, und eine Art Vorläufer des Kugelschreibers. All diese Kuriositäten gehen auf das Konto von Galileo Galilei. Und ganz nebenbei, so scheint es, legte er auch die Grundsteine für die moderne Physik und Mathematik. Galilei riskierte damit sogar sein Leben und wurde von der katholischen Kirche als Ketzer geächtet. Jahrhundertelang. Galileo Galilei wird am 15. Februar 1564 in Pisa geboren und 4 Tage später im dortigen Dom getauft. Sein Vater, Vincenzo Galilei, ist ein Edelmann und verdient den Unterhalt der Familie als Tuchhändler. Zudem ist er ein begabter Musiker und Schriftsteller. Die Mutter, Giulia Amanati, kommt aus reichem Hause. Galileo verbringt seine frühe Kindheit in Pisa und Florenz. Mit 13 Jahren wird er in das Kloster Santa Maria zu Vallombrosa geschickt, da ihm dort eine ordentliche Erziehung zuteil werden soll.

So veröffentlicht Galileo Galilei in seinen letzten Lebensjahren sein Alterswerk, die Discorsi. Sie gelten als Meilenstein auf dem Weg zur modernen Physik. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Ab 1638 ist er vollständig erblindet, möglicherweise eine Folge seiner ohne ausreichenden Schutz unternommenen Sonnenbeobachtungen. Schließlich stirbt Galilei am 8. Januar 1642 in Arcreti und wird in Santa Croce beigesetzt. Erst im Jahr 1835 wird sein Werk Dialogo vom Index der katholischen Kirche genommen. Danach dauert es nochmal 150 Jahre, bis Papst Johannes Paul II. 1979 die Päpstliche Akademie der Wissenschaften beauftragt, den berühmten Fall aufzuarbeiten. Am 31. Oktober 1992 wird der Kommissionsbericht übergeben und Johannes Paul hält eine Rede, in der er sich bei Galilei entschuldigt. Somit war Galileo Galilei nach genau 350 Jahren seitens der katholischen Kirche formal rehabilitiert. Ein später Trost für den Begründer der modernen Physik. William Shakespeare, 1564 bis 1616. War er's oder war er's nicht? Das ist hier die Frage. Dieses leicht abgewandelte Hamlet-Zitat bringt auf den Punkt, was die Literaturwissenschaftler seit rund 150 Jahren beschäftigt. Denn obwohl William Shakespeare als einer der bekanntesten Dichter der Welt gilt, ist bis heute völlig ungeklärt, ob die Stücke, die ihm zugeordnet werden, auch wirklich aus seiner Feder stammen. Francis Bacon, Christopher Marlowe, Edward de Vere und sogar Königin Elisabeth I. werden regelmäßig ins Feld geführt, wenn es um mögliche Verfasser der Shakespeare-Werke geht. Unbeantwortete Fragen, die diese Spekulation nähren, gibt es zuhauf. Kann ein Mann ohne bedeutende Schulbildung derartige literarische Leistungen vollbringen? Wieso existiert von William Shakespeare nur ein einziges handschriftliches Fragment? Warum gibt es von ihm keinen lückenlosen Lebenslauf, der darauf schließen lässt, dass er tatsächlich als Autor in Frage kommt? Und weshalb ist er schon zu Lebzeiten als Betrüger verschrien? Als sicher gilt, dass William Shakespeare der Sohn eines Handschuhmachers aus Stratford-upon-Avon ist. Laut dortigem Kirchenregister wurde der Junge am 26. April 1564 getauft. Dies lässt darauf schließen, dass er im selben Monat geboren wurde, denn aufgrund der hohen Kindersterblichkeit findet die Taufe Neugeborener damals immer sehr bald nach der Geburt statt. Das Dorf, in dem William aufwächst, hat rund 2000 Einwohner und gehört zur Grafschaft Warwickshire. Insgesamt hatten die Shakespeares wohl 8 Kinder, von denen aber nur 5 das Erwachsenenalter erreichen sollten. William ist der drittälteste. Um seine Kinder- und Jugendjahre ranken sich verschiedene Legenden. Die einen behaupten, dass man ihn schon früh dabei beobachtet hätte, wie er immer wieder Verse in ein kleines Notizbuch schrieb, das er stets bei sich hatte. Andere sagen, dass er zwar die örtliche Lateinschule besuchte, seine Sprachkenntnisse jedoch sehr bescheiden gewesen seien. Wenig Latein und noch weniger Griechisch habe er beherrscht, wird ihm von Zeitgenossen nachgesagt. Als William 18 Jahre alt ist, heiratet er die 8 Jahre ältere Anne Hathaway, die zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kind von ihm erwartet. 5 Monate nach der Hochzeit erblickt Tochter Susanna das Licht der Welt. 1585 folgen die Zwillinge Hamnet und Judith. Die einzigen Ereignisse der Jahre 1582 bis 1592, die Biografen bekannt sind. Ansonsten liegt dieses Jahrzehnt voll und ganz im Dunkeln. Niemand weiß, wo die Familie in dieser Zeit lebt, wie Shakespeare Frau und Kinder ernährt und wann schließlich der Umzug nach London stattfindet. Anhänger Shakespeares sehen diese Zeit als mögliche Wander- und Lehrjahre. Obwohl es dafür keine Beweise gibt, gehen sie davon aus, dass er in diesen 10 Jahren Auslandsreisen unternimmt und studiert, was seine späteren literarischen Werke möglich machen könnte. Auch die Trennung von seiner Familie dürfte in diese Zeit gefallen sein. Denn ab 1592 lebt Shakespeare nachweislich ohne Frau und Kinder in London. Der dort ansässige Schriftsteller Robert Greene empört sich öffentlich über William Shakespeare und bezeichnet ihn als blankverse schreibenden, krähenhaften Emporkömmling, der sich mit anderer Leute Federn schmücke. Eine Beleidigung, die Shakespeare nicht anficht. Anfeindungen jeglicher Art weist er mit seinem berühmt gewordenen Zitat »Behauptung ist nicht Beweis« stets weit von sich. 1594 tritt William der Theatergruppe Chamberlain's Man bei. Er bekommt kleinere Rollen und macht seine ersten Gehversuche als Schauspieler. Mit der Zeit beginnt er auch, bekannte Theaterstücke umzuschreiben und auf das Ensemble der Chamberlain's Man zuzuschneidern. Theater ist im elisabethanischen London von größter Bedeutung. Jeder Bürger, der etwas auf sich hält, besucht regelmäßig die Vorstellungen und auch Königin Elisabeth I. selbst ist eine begeisterte Theatergängerin. Gute Schauspieler und Dramaturgen werden hervorragend bezahlt und genießen ein hohes Ansehen in der Stadt. So bringt es auch Shakespeare in jenen Tagen zu großer Bekanntheit. Er sonnt sich im Ruhm der Chamberlain's Man und genießt sein Leben in vollen Zügen. Finanziell muss er sich ab dieser Zeit keine Sorgen mehr machen. Als 1596 sein nur 11 Jahre alter Sohn Hamnet stirbt, kehrt William Shakespeare nach Stratford zurück und kauft seiner Frau und den beiden Töchtern ein prächtiges Haus. Die Einnahmen aus seinen Theatertätigkeiten sollen der Familie von nun an ein angenehmes Leben ermöglichen. Doch müssen die Frauen auch in den kommenden Jahren auf William verzichten. Ab 1599 ist er Teilhaber des Globe Theatre in London und konzentriert seine ganze Kraft darauf, das Theater voranzubringen. Gleichzeitig veröffentlicht er verschiedene Sonette und Epen, für die er große Anerkennung bekommt. Das Theater jener Tage unterscheidet sich deutlich von der Arbeit an heutigen Schauspielhäusern. Zu keiner Zeit wurde so viel Wert auf die Zufriedenheit des Publikums gelegt wie im elisabethanischen London. Während der Vorführung werden die Zuschauer genau beobachtet. Szenen, die nicht gut ankommen, werden vor der nächsten Vorstellung umgeschrieben oder ganz gestrichen. Stücke, die insgesamt nur mäßigen Applaus bekommen, werden schon nach der ersten Aufführung wieder aus dem Programm genommen. Für die Schauspieler eine große Herausforderung. Jeden Tag müssen sie neue Texte und geänderte Passagen lernen. Und das, obwohl ihr Pensum ohnehin ein Vielfaches an Stücken umfasst, die heutige Schauspieler beherrschen müssen. Kaum eine Aufführung wird häufiger als 3 oder 4 Mal wiederholt. Über mehrere Monate mit demselben Stück auf der Bühne zu stehen, ist absolut unvorstellbar. Das Publikum fordert Abwechslung. Als 1603 Königin Elisabeth stirbt, deutet zunächst alles darauf hin, dass sich die Verhältnisse für die Schauspieler in London rapide verschlechtern. Doch ihr Nachfolger, Jakob I., hat ebenfalls großes Interesse am Theater und wird sogar der Schutzherr der Schauspieltruppe um Shakespeare, die sich nun nicht mehr Chamberlain's Man, sondern The King's Man nennt. Da das Globe Theater kein Dach hat, also eine Art Freilichtbühne ist, beteiligt sich Shakespeare auch am neu gebauten Blackfriars Theater, das überdacht ist und es The King's Man ermöglicht, auch im Winter aufzutreten. Die Truppe ist auf dem Höhepunkt ihrer Berühmtheit. Für Shakespeare wird dieser Erfolg auch von einem privaten Triumph gekrönt. Er erhält das lang ersehnte Familienwappen, das von nun an sein Haus in Stratford ziert. Um 1610 verkauft Shakespeare beide Theaterbeteiligungen und kehrt nach Stratford zurück. Dort lebt er mit seiner Frau und den beiden Töchtern, ohne jemals wieder am Theater zu arbeiten. Kurz vor seinem Tod 1616 verfasst er ein Testament, das er mit zittriger Hand unterschreibt. Eines der wenigen handschriftlichen Dokumente, die von William Shakespeare existieren. Beigesetzt wird er in der Holy Trinity Church in seiner Heimatstadt. 7 Jahre nach seinem Tod, wird in der Kirche ein Gedenkstein errichtet, den eine Büste und eine lateinische Inschrift zieren. Im selben Jahr veröffentlichen seine Schauspielerkollegen John Hammond und Harry Condell zu Ehren des würdigen Freundes und Gefährten die sogenannte Folio-Ausgabe seiner Werke, die 36 Stücke umfasst. Diese Sammlung ist seither die Grundlage der Shakespeare-Forschung. Doch wieso werden diese Stücke erst nach Shakespeares Tod veröffentlicht? Und worauf basieren die Texte der Folio-Ausgabe? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man die Theatergepflogenheiten der damaligen Zeit kennen. Die Stücke, die eine Theatertruppe wie The Kingsmen aufführt, sind Eigentum der ganzen Gemeinschaft. Selbstverständlich werden verschiedene Aufgaben innerhalb der Gruppe verteilt, sodass die einen für Kostüme und Maskenbildnerei zuständig sind und die anderen eben für die Texte. Meist arbeiten mehrere Personen gleichzeitig an den Stücken, sodass im Nachhinein niemand mehr mit Sicherheit sagen kann, wer welche Textpassage verfasst und die Einzelteile zu einem Ganzen zusammengefügt hat. Sicher ist, dass alle Stücke, die die Folio-Ausgabe enthält, zumindest in Zusammenarbeit mit William Shakespeare entstanden sind. Da die Truppe zu seinen Lebzeiten noch aktiv auf der Bühne steht, ist es nicht üblich, die Texte zu publizieren. Nur die eingeschworene Gemeinschaft der Kingsmen kennt die Stücke. Niemand darf sie nach außen geben, um sie vor Nachahmern zu schützen. So lässt sich erklären, weshalb John Hammond und Harry Condell bis nach dem Tod des Freundes mit der Veröffentlichung warten. Dass sie die Stücke der Folio-Ausgabe unter Shakespeares Namen publizieren, zeigt zumindest, dass sie von seinen Qualitäten als Theatermann absolut überzeugt sind und ihn als Kopf der Kingsmen für würdig halten, als Autor der Texte in die Geschichte einzugehen. Die Entstehungszeit der Stücke deckt sich mit Shakespeares Zeit in London. Alle Texte sind in den Jahren 1590 bis 1610 geschrieben. Geht man davon aus, dass er als Autor zumindest einen wichtigen Anteil an der Entwicklung dieser Texte hatte, kann man seine Schaffensperiode in 4 Abschnitte unterteilen. Die erste Periode ist die Zeit bis 1595, also Shakespeares erste Jahre in London. Hier entstehen hauptsächlich Abwandlungen bekannter Stücke wie Titus Andronicus, Liebesleid und Lust, die beiden Veroneser und König Heinrich VI. Das Hauptwerk dieser Zeit ist aber unbestritten König Richard III., dessen Hauptfigur als die Verkörperung des Bösen schlechthin erscheint. Zwar kann sich das Stück nicht mit den späteren Dramen messen, gilt aber aufgrund des großen Zuspruchs des Publikums und der Schauspieler bis heute als ein zentrales Stück der Shakespeare-Forschung. In der zweiten Schaffensphase, die bis 1599 dauert, entsteht die weltweit bekannteste Liebestragödie, Romeo und Julia. Sie gilt als der Höhepunkt der elisabethanischen Liebesdichtung und ist an lyrischem Reichtum der Sprache kaum zu übertreffen. Der Stoff für die Tragödie stammt ursprünglich aus der italienischen Novellenliteratur. Shakespeares Version lehnt sich jedoch stark an das Gedicht »The Tragical History of Romeo and Juliet« von Arthur Brooke an, das er stellenweise wortwörtlich kopiert. In derselben Periode entstehen auch die berühmten Komödien »Ein Sommernachtstraum«, »Der widerspenstigen Zähmung«, »Viel Lärm um nichts«, das Stück »Der Kaufmann von Venedig« sowie der Historienzyklus mit den Königsdramen. Die große Tragödie Julius Caesar leitet den dritten Abschnitt ein. Diese, auch als dunkle Periode bezeichnete Schaffensphase, dauert rund 10 Jahre und bringt Meisterwerke wie Hamlet, Macbeth, Othello und König Lear hervor. Selbst die Komödien, die in diesen Jahren entstehen, sind überschattet. Zu ihnen zählen unter anderem Die lustigen Weiber von Windsor, Was ihr wollt, sowie Ende gut, alles gut. Die letzte Schaffensperiode dauert nur rund ein Jahr und bringt die eigentümlichsten Stücke hervor. Plötzlich und völlig ungewöhnlich für Texte, an denen Shakespeare mitarbeitet, nimmt Fantastisches und Überirdisches einen wichtigen Platz ein. Es entstehen das Wintermärchen und The Tempest, der Sturm. Trotz aller Zweifel, die die Wissenschaft an den literarischen Fähigkeiten Shakespeares hegt, ist die Bedeutung der Texte für die Entwicklung der deutschen Literatur von großer Wichtigkeit. Schon die Aufklärer um Gotthold Ephraim Lessing beschäftigen sich intensiv mit den englischen Werken. Doch auch die Dramatiker des Sturm und Drang wissen diese Arbeit zu schätzen. Hier ist kein Dichter, es ist ein Schöpfer, Geschichte der Welt, sagt beispielsweise Johann Gottfried Herder über Shakespeare. Und Goethe schwärmt von der kolossalischen Größe der dramatischen Figuren sowie von der unbeschreiblichen Meisterschaft des Autors. Shakespeare gilt über viele Jahrzehnte hinweg als Prototyp des Genies. Dass die Deutschen trotz aller Zweifel eine besondere Affinität zu Shakespeare haben und ihn neben Goethe und Schiller mitunter gern als ihren dritten deutschen Klassiker beanspruchen, lässt sich auch an der 1864 erfolgten Gründung der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft sehen, die bis heute Bestand hat. Und für Theaterbesucher ist es letztlich sowieso völlig unerheblich, welchen Anteil William Shakespeare an der Entstehung der ihm zugeschriebenen Stücke hatte. Und so füllen noch heute, 400 Jahre nach seinem Tod, Romeo und Julia, die lustigen Weiber von Windsor, Othello und Hamlet weltweit die Theatersäle. Teil 10 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Oliver Cromwell, Molière, Ludwig XIV. Und Sir Isaac Newton. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Stefanie Mende, Wolfgang Suttner und Sven Knappe. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.